bin auf dem Lande groß geworden, floh in die Städte und darauf zurück aufs Land und hoch im Norden, ließ ich mich nieder, lebte auf. Freunde, hurra, ich han mi Lehn und bin erst 37 Jahre. So dachte ich, nun muss ich sehen, wie trügerisch der Frieden war. Ich sitze, mache meine Lieder in diesem Haus am Arsch der Welt. Nun wächst die Unterdrückung wieder, hat schwarze Listen aufgestellt. Verfassungsschützer, Polizisten, tretet mir nur die Türen ein. Wir haben auch unsere Listen, es soll euch nichts vergessen sein. Ja, Terror und Staat, was da so geschieht, was könnte man glauben, wenn man das so sieht? Die essen zusammen von einem Teller, die haben zusammen Leichen im Keller. Freunde, Genossen, die haben beschlossen, der Demokratie den Hahn abzudrehen. Seit langem spielt man hierzulande ein Stück vor großem Publikum. Darin bringt eine Mörderbande voll Hass die eigenen Väter um. Da treibt die handelnden Gestalten mörderische Gier nach Macht. Die Alten, die die Macht verwalten, ziehen noch Profit aus dieser Schlacht. Ihr macht mit Mördern, Attentätern jetzt eure Unrechtspolitik. Stempelt Christen zu Verrätern dieser jungen Republik. Auf Kommunisten, Demokraten drescht ihr unbarmherzig ein. Von euch wird dieses Land verraten, das soll euch nicht vergessen sein. Ja, Terror und Staat, was da so geschieht, was könnte man glauben, wenn man das so sieht? Die essen zusammen von einem Teller, die haben zusammen Leichen im Keller. Freunde, Genossen, die haben beschlossen, der Demokratie den Hahn abzudrehen. Uns zu bespitzeln, abzuhören, das ist bei euch schon lang der Brauch. Das macht ihr und mich soll's nicht stören, ja mit dem Bundeskanzler auch. Außerdem habt ihr noch Schergen auf mich und andere angesetzt, die jetzt, obwohl wir nichts verbergen, von euch, ihr Herren, aufgehetzt. Freiheit und Recht zu Tode schützen, so zaubern sie womöglich noch ein paar MPs aus ihren Mützen bei mir zu Hause ins Kellerloch. Ich trau's euch zu, so ein Verbrechen und noch ganz andere Schweinereien. Wenn das passiert, will ich versprechen, das soll euch nicht vergessen sein. Ja, Terror und Staat, was da so geschieht, was könnte man glauben, wenn man das so sieht? Die essen zusammen von einem Teller, die haben zusammen Leichen im Keller. Freunde, Genossen, die haben beschlossen, der Demokratie den Hahn abzudrehen. Doch solange wir da sind, solange wir da sind, solange wir da sind, wird das nicht geschehen.